Und gedenket, als wir euch vom Volke Pharaos erretteten, das euch mit schlimmer Pein heimsuchte. Sie erschlugen eure Knaben und ließen nur eure Mädchen am Leben. Dies war eine große Prüfung von eurem Herrn. Und als wir für euch das Meer teilten und euch erretteten und das Volk Pharaos vor eurem Angesicht ertränkten, und als wir mit Moses 40 Nächte lang den Bund schlossen, als dann in seiner Abwesenheit nahmt ihr euch das Kalb und sündigtet. Als dann vergaben wir euch nach diesem, auf das ihr dankbar wäret. Und als wir dem Moses die Schrift und die Unterscheidung gaben, auf das ihr geleitet würdet. Und als Moses zu seinem Volke sprach, O mein Volk, ihr habt euch dadurch versündigt, dass ihr euch das Kalb nahmt. Kehret um zu eurem Schöpfer und schlagt die Schuldigen unter euch tot. Dies wird euch Gutes einbringen bei eurem Schöpfer. Und so kehrte er sich wieder zu euch, denn er ist der Vergeber, der Barmherzige. Und als ihr spracht, O Moses, nimmer glauben wir dir, bis wir nicht Allah deutlich schauen, da erfasste euch das Wetter vor euren Augen. Alsdann erweckten wir euch wieder nach eurem Tod, auf das ihr dankbar wäret. Und wir ließen die Wolken euch überschatten und sandten hernieder auf euch das Manna und die Wachteln. Esset von dem Guten, das wir euch zur Speise gaben. Und nicht wider uns frevelten sie, sondern wider sich selber.